Es wird 2 Uhr 42 an diesem frühen Donnerstagmorgen. Vor etwa einer Stunde und 40 Minuten hat der amerikanische und besser gesagt, korrekter gesagt, der alliierte Angriff auf Kuwait begonnen. Bei mir im Studio nun der Kollege Rolf Clement, unser Sicherheitsexperte, der auch in den letzten 1,5 Stunden intensiv alles gehört hat, was vor allen Dingen die amerikanischen Fernsehgesellschaften über diese Operation Wüstenschild berichten. Herr Clement, was läuft da ab? Also gestartet ist die Aktion nach unserer Zeit um 23 Uhr. Da sind die Flugzeuge dann von saudi-arabischem Gebiet aus gestartet. Seit 0.30 Uhr unserer Zeit wird Bagdad bombardiert. Alle Viertelstunde, alle 15 Minuten wird ein Angriff auf Bagdad geflogen. Und man versucht bei dieser Operation, wenn es denn gelingt, man versucht sie chirurgisch so genau anzulegen, dass die Wohnviertel, die Viertel von Bagdad, in der viel Zivilbevölkerung wohnt, weitgehend ausgenommen werden. Dass man also versucht, mehr das Regierungszentrum, ich sage mal Präsidentenpalast, militärische Zentren in Bagdad zu treffen. Das heißt sozusagen die Kommunikation des Irak auszuschalten. Die Kommunikation des Irak auszuschalten, sozusagen die Armee führungslos zu machen. Und es scheint wohl so, nach den ersten Meldungen, die wir jetzt allerdings, wie gesagt, aus Washington bekommen, und man muss in Kriegszeiten ja immer vorsichtig sein, wenn man sich bei nur einer Seite informieren kann, wie es uns zurzeit geht. Aber nach dem, was wir dort hören, sind sämtliche Kommunikationen innerhalb des Irak gestört. Man kann nicht mehr telefonieren, man kann auch, so sagen die, nicht mehr mit einem Satellitentelefon sich verständigen. Fernschreibleitungen sollen gestört sein, einmal durch die Angriffe, zum anderen aber auch durch elektronische Mittel. Und zwar soll das betreffen die Städte Bagdad und Basra. Ziel dieser Operation sei es, die in Kuwait stationierten irakischen Truppen zu isolieren und damit sie nicht einsatzfähig zu machen, jedenfalls nicht einsatzfähig nach neuen Befehlen, die aus Bagdad kommen, sondern nur nach den Befehlen, die sie haben. Der Angriff wird als massiv fein abgestimmt bezeichnet in Washington. Es soll bis jetzt, so sagen die Amerikaner, keinerlei Verluste gegeben haben, was darauf hindeuten könnte, dass Saddam Hussein tatsächlich nicht damit gerechnet hat, dass ein Angriff tatsächlich bevorsteht. Das hat man ja bis zum Schluss eigentlich immer wieder in westlichen Medien gehört, dass Saddam Hussein den Ernst der Lage nicht verstanden hat. Auch Gorbatschow soll sich ja in den letzten Tagen so noch geäußert haben. Dieses deutet darauf hin, dass das in der Tat so war, dass es für den Irak in der Tat völlig überraschend kam. Mit welchen Waffen wird dieser Angriff vorgetragen? Man liest da ja von diesem geheimnisumwitterten Stealth-Kampfbomber, diesem Tarnkappenbomber. Ja, ob der dabei, da gibt es widersprüchliche Meldungen. Ich habe gerade bei einer amerikanischen Fernsehgesellschaft gehört, dass der nicht dabei sein soll. Das hat aber ein Kollege berichtet, der nun aus Saudi-Arabien berichtet. Es kann sein, dass der gemeint hat, dass nur aus seinem Bereich keiner gestartet ist. Mit Sicherheit dabei waren F-15-Bomber, das sind Jagdbomber, und die Vielzahl der Angriffe, da könnte ich mir schon vorstellen, dass man, wenn man einen solchen Tarnkappenbomber hat, der ja für das gegnerische Radar so gut wie überhaupt nicht sichtbar sein soll, wenn man den in einer solchen Auseinandersetzung nicht einsetzt, dann weiß ich eigentlich nicht, warum man ihn sich angeschafft hat. Also ich gehe mal davon aus, dass er dabei ist. Die britische Regierung hat mittlerweile erklärt, dass auch britische Luftwaffe bereits mit im Einsatz sei. Es ist also in der Tat nicht nur ein amerikanischer Angriff, sondern ein Angriff der Alliierten, der UNO-Truppen da unten. Zumindest Briten und Amerikaner sind dabei. Die französischen Streitkräfte, die in Saudi-Arabien stehen, sind in Alarmbereitschaft. Aber so hört man noch nicht mit im Einsatz. Vielleicht kommen sie im weiteren Verlauf des Tages dran. Von wo aus starten diese Flugzeuge? Starten da auch und vor allem Flugzeuge von den Flugzeugträgern, die ja im Golf stationiert sind? Also soweit ich bis jetzt mitbekommen habe, sind sie in Riyadh und in diesem Dachrhein gestartet. Den Flugzeugträgern aus, also von See aus, werden vor allen Dingen diese Tomahawk Cruise Missiles, also Marschflugkörper, also sozusagen vereinfacht ausgedrückt Bomben, die man einfach auf den Weg schickt und die ihre Ziele dann alleine finden. Und die haben vor allen Dingen militärische Ziele in Kuwait sozusagen bombardiert oder zu treffen versucht. Inwieweit Flugzeuge schon von See gekommen sind, wissen wir noch nicht. Es rüttelt sich ja auch in Washington bei CNN und bei anderen das alles erst langsam zurecht. Es wird jetzt gleich eine Pressekonferenz um 3 Uhr unserer Zeit des Präsidenten geben. Danach kommt Verteidigungsminister Cheney und der Oberbefehlshaber Paul vor die Presse in Washington und danach werden wir dann wahrscheinlich klarer sehen. Soweit Informationen über die bisherigen alliierten Angriffe auf den Irak, zusammengetragen von Rolf Clement. 2.49 Uhr, noch 11 Minuten bis 3 Uhr und um 3 Uhr wird der amerikanische Präsident George Bush sich in einer Rede an die amerikanische Bevölkerung wenden. Wir werden Sie dann natürlich auch direkt über den Inhalt dieser Rede informieren. Zu dieser Zeit, wir haben über die aktuellen Entwicklungen berichtet. Der Kollege Ulrich Tilgner aus Amman, den wir schon mit einem aktuellen Bericht gehört hatten, hatte für unsere Sendung Hintergrundpolitik vor 2 Tagen berichtet über die irakische Armee, über die Stärke und über die Strategie. Hier noch einmal sein Bericht. Iraks Präsident Saddam Hussein wird im Kriegsfall von Beginn an versuchen, den Streitkräften der anti-irakischen Allianz schwere Bodenkämpfe aufzuzwingen. Für eine solche militärische Taktik sprechen gleich mehrere Gründe. Zuerst einmal gibt es einen politischen Hintergrund für ein solches Vorgehen. Saddam Hussein hat in den vergangenen Wochen wiederholt behauptet, US-Präsident Bush sei aus innenpolitischen Gründen nicht in der Lage, einen langwierigen Krieg durchzustehen. Gäbe es erst einmal 5.000 tote US-Soldaten, müsse Bush den Krieg beenden. Ein Abteilungsleiter im irakischen Informationsministerium erklärte am Samstag selbstbewusst, die USA sind zwar in der Lage, einen Krieg zu beginnen, sie können ihn jedoch nicht beenden. Irak vertraut darauf, auf dem Schlachtfeld eine größere Ausdauer als die USA zu entwickeln. Bagdad verfügt nicht nur über ein stehendes Heer von mindestens 1 Million Soldaten, sondern auch über Erfahrungen im defensiven Landkrieg aus den 8-jährigen Kämpfen gegen Iran. Seit den Tagen des Überfalls auf Kuwait wurde systematisch der Ausbau der Verteidigungsstellungen für die etwa 400.000 Mann zählenden Bodentruppen betrieben, die an der kuwaitisch-saudi-arabischen Grenze aufgeboten sind. Nach der klassischen sowjetischen Dreilinienverteidigung wurde ein ganzes Netzwerk von Verteidigungsanlagen eingerichtet, um einen ersten Ansturm gegnerischer Soldaten aufhalten zu können. Neben Minenfeldern und Stacheldrahtbarrieren sind das mit aus Pipelines fließendem Öl gefüllte Bodenwannen. Sie sollen entzündet werden, um gegnerischen Soldaten den Rückzug abzuschneiden und das Vordringen weiterer Einheiten zu verhindern. Die irakischen Truppen sind mit etwa 4.000 Panzern, 2.500 gepanzerten Mannschaftstransportern und 2.700 Geschützen ausgerüstet. Zudem verfügen sie über 200 hochmoderne in Südafrika gebaute G5-Feldhaubitzen, mit denen Ziele bis zu 40 Kilometern Entfernung mit äußerster Präzision beschossen werden können. Damit kann die irakische Artillerie eine Waffe einsetzen, deren Reichweite den Geschützen der anti-irakischen Allianz überlegen ist. Es besteht kein Zweifel, dass Irak einen großen Teil seiner Artilleriemunition mit chemischen Kampfstoffen gefüllt hat. Neben Nerven- und Senfgas kann Irak auch binäre chemische Kampfstoffe einsetzen, deren Giftigkeit alle bisher jemals in Kriegen eingesetzte chemische Munition weit übertrifft. Saddam Hussein erklärte im April vergangenen Jahres, sein Land benötige keine Atomwaffen und jetzt wörtlich, da im Irak die hochentwickelte binäre chemische Waffe verfügbar ist. In der Militärzeitung Al-Hadithia wurde gestern der Einsatz einer neuen Wunderwaffe angekündigt. Es könnte sich um diese binäre chemische Waffe, aber auch um neue Druckbomben handeln. Das Prinzip dieser Bombe basiert darauf, dass Explosionsstoffe großflächig versprüht und dann gezündet werden. Die Druckwelle ist weiträumig tödlich und wirkt bis in gegnerische Unterstände, die mit einfacher Artilleriemunition nicht zerstört werden können. Während des Krieges gegen den Iran wurden mehrere gegnerische Offensiven mit dieser Waffe zum Stillstand gebracht. Irak baut darauf, dass die Bodentruppen in der Lage sind, mit den gut ausgebauten Verteidigungsstellungen und den neuen Waffen feindliche Angriffe zurückschlagen zu können, selbst wenn die Kommando- und Kommunikationsstruktur durch die überlegene Luftwaffe der anti-irakischen Streitkräfte zerstört worden ist. Den Offizieren in den irakischen Frontstellungen sind bereits vor Monaten Befehle in verschlossenen Briefumschlägen ausgehändigt worden, die in einem solchen Fall befolgt werden müssen. Die militärische Führung in Bagdad dürfte sich keine großen Illusionen über die Stärke der eigenen Luftwaffe machen. Mit den 700 Flugzeugen ist es unmöglich, der Übermacht der mindestens doppelt so großen gegnerischen Verbände standzuhalten. Zwar sind vor allem moderne Kampfflugzeuge des Typs Mirage auf mehreren Luftwaffenstützpunkten unterirdisch geparkt und können somit nicht in einer ersten Angriffswelle ausgeschaltet werden. Aber die militärische Führung dürfte Flugzeuge, die durch die Luft- und Raketenangriffe der alliierten Streitkräfte nicht zerstört werden, nur mit größerer Zurückhaltung einsetzen, um sie für besondere Kampfaufgaben aufzusparen. In der Propaganda nach außen brüstet sich Irak immer mit der Schlagkraft seiner Raketen. Hauptbestandteil bilden modernisierte Boden-Boden-Raketen des sowjetischen Typs Scud B. Irakischen Technikern ist es, wahrscheinlich mit Hilfe ausländischer Spezialisten, gelungen, die Reichweite dieser Raketen bis auf 800 Kilometer zu steigern und zudem einen eigenen Raketentyp zu entwickeln, der einsatzbereit ist. Militärische Beobachter bezweifeln jedoch, dass diese Raketen bereits über Sprengköpfe mit chemischen Kampfstoffen verfügen. Sowohl der israelische Generalstabschef als auch sein ehemaliger ägyptischer Kollege, der bis zum Juli vergangenen Jahres die irakische Armee beraten hat, gehen davon aus, dass Irak noch nicht in der Lage ist, die Köpfe der Mittelstreckenraketen mit binären chemischen Kampfstoffen zu füllen. Damit dürften die irakischen Angriffsmöglichkeiten über lange Distanzen begrenzt sein. Auch die Zielgenauigkeit der Raketen reicht nicht aus, um hunderte von Kilometern entfernt liegende Ölfelder oder Raffinerien in Brand zu schießen. Außerdem dürfte die Zahl der Raketen selbst begrenzt sein. Mit ihnen ist Irak jedoch in der Lage, Städte in Israel und Saudi-Arabien anzugreifen. Dennoch ist vorstellbar, dass Hussein seine angedrohten Raketenangriffe auf Israel erst einmal unterlassen wird. Für den Fall von Angriffen auf Ziele in Israel muss Irak mit vernichtenden Vergeltungsschlägen nicht nur der israelischen Luftwaffe, sondern auch der US-Armee rechnen. Gerade an einer solchen Entwicklung dürfte Hussein jedoch kein Interesse haben, ist die Auffassung vieler Beobachter. Die Wiederholung von Angriffsdrohungen gegen Israel werde der irakische Präsident vielmehr nutzen, um die USA von massiven Luftangriffen auf das irakische Hinterland abzuschrecken. Das Interesse Husseins, den Krieg so schnell wie möglich auf Bodenkämpfe zu begrenzen, sei dem irakischen Präsidenten erst einmal wichtiger als eine Ausweitung der Kämpfe. Für einen Angriff Iraks auf Israel spricht jedoch, dass Hussein die arabischen Bündnispartner der USA aus der anti-irakischen Allianz herausbrechen und für eine Teilnahme an dem Kampf gegen Israel an der Seite Iraks gewinnen möchte. Die genaue Einschätzung der Art und der Wirkung der irakischen Massenvernichtungswaffen ist nicht möglich, da die irakische Rüstung unter größter Geheimhaltung erfolgt ist. Dennoch dürften Spekulationen nicht stimmen, dass Irak bereits über einsatzfähige biologische und atomare Waffen verfügt. Soweit Ulrich Tilgner über Stärke und Strategie der irakischen Armee. Und gerade erreicht uns eine Meldung, die besagt, dass die Operation Wüstensturm der Alliierten sich bisher ausschließlich beschränkt hat auf massive Luftangriffe, nicht aber auf Bodenangriffe. 3 Uhr. Deutschlandfunk, die Nachrichten. Der Golfkrieg ist heute Nacht entbrannt. Die Luftwaffe der multinationalen Streitkräfte unter Führung der Vereinigten Staaten am Golf griff kurz vor 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit den Irak und das besetzte Kuwait an. Rund 18 Stunden nach dem Auslaufen des UNO-Ultimatums an den irakischen Staatschef Saddam Hussein zum Abzug aus dem besetzten Emirat Kuwait flogen amerikanische und britische Kampfflugzeuge die erste Angriffswelle gegen die irakische Hauptstadt Bagdad. US-Präsidentensprecher Fitzwater erklärte in Washington, die Befreiung Kuwaits habe begonnen. Zusammen mit den Streitkräften der Koalitionspartner hätten sich die Einheiten in Bewegung gesetzt, um die Aufträge des Sicherheitsrates der UNO durchzusetzen. Der erste Angriff auf Ziele im Irak und in Kuwait begann nach Angaben aus dem Weißen Haus nach Plan. Unmittelbar nach den ersten Einschlägen in Bagdad unterrichtete US-Präsident Bush Kongressführer vom Beginn des Angriffs. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums erklärte, die bisherigen Angaben über die Operation Wüstensturm bestätigten, dass alles sehr positiv verlaufe. Nach der ersten Angriffswelle und einer danach folgenden Pause führte die multinationale Luftwaffe das Bombardement auf Bagdad fort. Die irakische Luftabwehr habe intensiv gefeuert, hieß es in Berichten amerikanischer Korrespondenten. Die Angriffe würden sowohl von Langstreckenbombern vom Typ B-52 wie von Kampfbombern vom Typ F-15E geflogen. Etwa 10 Kilometer außerhalb der irakischen Hauptstadt habe sich eine gewaltige Explosion ereignet. Nach diesen Angaben soll auch eine Ölraffinerie getroffen worden sein. Die dicht bevölkerten Innenstadtteile von Bagdad wurden bislang offenbar nicht bombardiert. Die Brücken im Stadtzentrum würden nach wie vor stehen. Die Luftangriffe werden nach diesen Angaben in Abständen von 15 Minuten geflogen. Inzwischen haben die Kampfbomber der alliierten Streitkräfte offenbar irakische Raketenstellungen im Südwesten des Landes angegriffen. Der israelische Rundfunk meldete, die Stellungen, von denen aus Angriffe gegen Israel geplant worden seien, seien von amerikanischen Bombern zerstört worden. In einer Meldung der amerikanischen Fernsehgesellschaft NBC hieß es inzwischen, fast alle angegriffenen Ziele im Irak seien von den Flugzeugen der multinationalen Golfstreitmacht zerstört worden. Präsident Bush, Herr Jepsen-Vöge, begann damit, noch einmal zu bestätigen, dass vor gut zwei Stunden, wie er sagte, die Operation Wüstensturm begonnen habe und dass sie nach Auskunft von General Schwarzkopf, dem Oberkommandierenden der amerikanischen Streitkräfte, der Anti-Irak-Allianz planmäßig verlaufe, wie sich Präsident Bush ausdrückte. Der Präsident erinnerte an den Grund dieser Aktion. Er erinnerte daran, dass der irakische Diktator Saddam Hussein ein kleines, hilfloses Volk überfallen habe, das Volk von Kuwait. Monate fast unablässiger diplomatischer Versuche, Saddam Hussein zum Rückzug aus Kuwait zu bewegen, seien erfolglos geblieben. Der Weltsicherheitsrat habe sich dann geeinigt, Saddam Hussein auch formell zum Rückzug aufzufordern. Auch das sei vergeblich geblieben. Nun sei man daran, die legitime Regierung von Kuwait wieder einzusetzen. Man wolle diese Aktion abschließen in der Hoffnung, dass nach einem siegreichen Militäreinsatz der Irak dann wieder als friedliches Mitglied der Völkergemeinschaft leben könne. Und wir blenden uns jetzt einmal live in die Rede von Präsident Bush ein. Aus Kuwait herauszugehen oder vertrieben zu werden. Alle Hinweise, alle Warnungen sind in den Wind geschlagen worden von ihm, sodass es jetzt zu diesem Konflikt in dieser Form gekommen ist. 28 Nationen, Länder aus fünf Kontinenten, Europa, Asien, der Arabischen Liga, haben Streitkräfte im Golfbereich, die Schulter an Schulter gegen Saddam Hussein dastehen. Diese Länder hatten gehofft, dass die Gewaltanwendung vermieden werden könnte. Bedauerlicherweise glauben wir jetzt, dass nur die Gewalt ihn dazu bringen kann, aus Kuwait herauszugehen. Ich habe unsere militärischen Befehlshaber angewiesen, jeden notwendigen Schritt zu ergreifen, um so schnell wie möglich zum Ziel zu kommen, mit dem höchsten Maß an denkbarem Schutz für die amerikanischen und alliierten Soldaten. Ich habe dem amerikanischen Volk schon einmal gesagt, dass das keine Wiederholung Vietnams wird. Und ich darf dies heute Abend noch einmal sagen, unsere Truppen haben die beste denkbare Unterstützung in der ganzen Welt und werden nicht aufgefordert zu kämpfen, während ein Arm auf dem Rücken gebunden ist. Ich hoffe, dass diese Kämpfe nicht lange andauern werden. Die Verwundeten werden auf ein absolutes Minimum gehalten. Dies ist ein historischer Augenblick. Im letzten Jahr haben wir große Fortschritte gemacht, um zum Ende des großen Konfliktes des Kalten Kriegs zu kommen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, für uns selber und zukünftige Generationen eine neue Weltordnung zu schmieden, eine Welt, wo der Rechtsstaat, nicht das Recht des Dschungels, den Umgang der Nationen untereinander bestimmt. Wenn wir erfolgreich sind, und das wird der Fall sein, haben wir eine richtige Möglichkeit, dass diese neue Weltordnung geschaffen wird, eine Ordnung, wo die UNO ihre friedensstiftende Rolle erfüllen kann und die vielversprechende Vision der Gründer der UNO erfüllen kann. Wir liegen nicht im Streit mit dem Volk im Irak. Ich darf sogar sagen, dass ich für die Sicherheit dieser Menschen bete, dieser Unschuldigen. Unser Ziel liegt in der Befreiung Kuwaits. Und ich hoffe, dass irgendwie das irakische Volk auch jetzt noch seinen Diktator davon überzeugen kann, dass er seine Waffen strecken soll, aus Kuwait abziehen soll und Irak selbst sich wieder der Familie der friedliebenden Nationen anschließen lässt. Vor vielen Jahren hat Thomas Paine geschrieben, dies sind die Zeiten, für die belasteten Seelen. Das ist auch heute sehr wahr. Aber noch während die multinationalen Streitkräfte diesen Angriff gestartet haben, denke ich an Frieden, nicht den Krieg. Ich bin davon überzeugt, nicht nur, dass wir die Oberhand behalten werden, sondern dass die Erkenntnis die Oberhand gewinnen wird, dass keine Nation sich gegen eine geeinte Welt stellen kann, dass keine Nation brutal ihre Nachbarn angreifen darf. Keine Nation sendet leichten Herzens Söhne und Töchter in den Krieg. Unsere Streitkräfte sind freiwillige Streitkräfte, hervorragend ausgebildet und stark motiviert. Die Truppen wissen, weswegen sie dort sind. Und hören Sie sich an, was dort gesagt wird. Und es ist von Ihnen besser gesagt worden als von jedem Präsidenten oder Premierminister je. Huddle Huddleston, ein Lance Corporal, sagte, befreien wir doch diese Leute, sodass wir nach Hause gehen können und wieder frei sein können. Er hat recht. Die fürchterlichen Verbrechen und Qualen, die von Saddam gegen die Unschuldigen in Kuwait verbrochen worden sind, sind ein Affront gegen die Menschheit und eine Herausforderung des Rechts. Hören wir uns an, was einer der Offiziere, Walter Boomer, gesagt hat. Er sagte, es gibt Dinge, für die es sich lohnt, zu kämpfen. Eine Welt, in der die Brutalität und Gesetzlosigkeit unkontrolliert herrschen dürfen, ist nicht die Art Welt, in der wir gerne leben wollen. Master Sergeant J.B. Kendall in der 82. Luftlandedivision hat Folgendes gesagt. Wir sind hier, mehr zu erreichen, als nur billiges Benzin zu haben. Es geht darum, die Zukunft der Welt für die nächsten 100 Jahre mitzubestimmen. Und zu guter Letzt, wir sollten uns alle auch hinsetzen und Jackie Jones, einen Army-Leutnant, zuhören. Es wurde gesagt, wenn wir ihm das durchgehen lassen, wer weiß, was danach folgt. Ich habe Hollywood und Walter J.P. und Jackie und all die anderen aufgerufen, das zu tun, was getan werden muss. Amerika und die Welt sind heute Abend von tiefer Dankbarkeit Ihnen und Ihren Familien gegenüber erfüllt. Und ich darf noch sagen, dass alle, die heute Abend zuhören und zusenden, sagen, wenn die Truppen fertig sind mit dem, was sie zu tun haben, bin ich entschlossen, sie so schnell wie möglich wieder nach Hause zu bekommen. Heute Abend, während diese Truppen kämpfen, sind sie alle in unserem Gebet eingeschlossen mit ihren Familien. Wir und die Koalitionsstreitkräfte mit uns an der Seite, möge zusammen mit den Vereinigten Staaten von Amerika von Gott gesegnet werden. Soweit US-Präsident George Bush live aus seinem Amtszimmer, dem Oval Office im Weißen Haus in Washington. Vielleicht noch einmal kurz zusammengefasst der Tenor dieser Rede an die Nation. George Bush erinnerte an die Ideale der amerikanischen Revolution, an die Menschen- und Bürgerrechte. Er zitierte den Philosophen John Payne. Er wies darauf hin, dass sich Aggression nicht lohnen dürfe. Er wies darauf hin, dass der Kalte Krieg vorbei sei, dass die Supermächte eine neue Weltordnung anstrebten und dass nach dem Ende dieses Kalten Krieges nicht das Gesetz des Dschungels gelten dürfe auf der Welt. Es habe keine Alternative mehr gegeben zum bewaffneten Militäreinsatz, um Saddam Hussein aus Kuwait herauszubekommen. Und George Bush erinnerte daran, dass ein amerikanischer Offizier, der nun bei den Streitkräften in Arabien sei, gesagt habe, es gibt Dinge, für die es sich lohne, zu kämpfen. Um genau 3.16 Uhr an diesem Donnerstagmorgen begrüße ich in London unsere Kollegin Margarete Limberg. Guten Morgen, Frau Limberg. Guten Morgen. Frau Limberg, es ist nicht nur ein amerikanischer Angriff auf den Irak. Die Operation Wüstensturm ist eine Aktion, an der sich auch und vor allem britische Flugzeuge beteiligen. Ja, das ist richtig. Die Briten stellen ja nach den USA mit 35.000 Mann insgesamt das zweitgrößte Kontingent im Golf. Britische Tornados waren auch an diesen ersten massiven Luftangriffen, mit denen der Krieg begonnen hat, beteiligt. Es war von vornherein klar, auch hier, dass die Alliierten versuchen würden, durch eine massive Luftoffensive die irakische Luftwaffe lahmzulegen, die Standorte der chemischen Waffen, der Nuklearwaffen möglichst früh zu zerstören. Hier hatte man seit gestern erwartet, dass dieser Angriff eher früher als später beginnen werde, nachdem das Ultimatum ja von Saddam Hussein ungenutzt nachdem dieses Ultimatum vorbei war, zu Ende war. Nun hofft man natürlich darauf, wie der amerikanische Präsident, dass dieser Krieg nur wenige Zeit dauern wird, aber es ist auch hier klar, allen Politikern, die sich jetzt hinter die Regierung stellen, alle parteipolitischen Differenzen sind im Augenblick zurückgestellt, hofft man natürlich, dass die Pläne auch so durchgeführt werden, wie sie initiiert worden sind und dass nicht etwa wie oft in Kriegen der Plan das erste Opfer des Krieges ist. Es hat ja eine breite Übereinstimmung gegeben. Sie sprachen das eben an bisher zur Politik der britischen Regierung. Sowohl Premierminister Major hatte ja klar gemacht, dass Großbritannien bereit ist, dem Recht auch Geltung auf militärische Weise zu verschaffen. Und die Opposition hatte mit dem wohl weitgehend übereingestimmt. Wie werden denn heute die britischen Bürger informiert von den Medien? Die britischen Bürger werden natürlich sehr ausführlich informiert. Das sind in beiden Fernsehprogrammen, in der BBC wie auch in der ITV, Sondersendungen laufen. Im Rundfunk haben die Sondersendungen begonnen. Die Briten sind in dieser ganzen Zeit sehr ausführlich von ihren Medien darüber informiert worden. Und sie haben richtig gesagt, hier war eigentlich seit Beginn dieser Krise eine große Entschlossenheit in der Bevölkerung, unter den Politikern aller Parteien vorhanden, dass man gegen Saddam Hussein mit aller Härte vorgehen müsse und dass man den UN-Resolutionen zu gut schließlich auch mit Gewalt zum... Wenn diese Raketenstellungen tatsächlich beschädigt oder ausgeschaltet wurden, dann besteht die Gefahr eines Raketenangriffs eben nicht mehr. Was noch möglich wäre oder denkbar wäre, das wäre ein Luftangriff mit der Luftwaffe. Die irakische Luftwaffe hatte ja im Golfkrieg weitreichende Bombenangriffe gegen Teheran zum Beispiel geflogen und sie wäre durchaus in der Lage, die 600 Kilometer nach Israel zu fliegen. Aber es wäre dies nur unter sehr schweren Bedingungen möglich. Man müsste das im Tiefflug tun und vor allen Dingen diese Luftwaffe, die mit teilweise veralteten Flugzeugen hantieren muss, wäre dann ausgesetzt der israelischen Luftwaffe und gegen die dürfte sie kaum eine Chance haben. Also die Gefahr scheint weitgehend gebannt zu sein. Lassen Sie mich noch eins übrigens sagen zu der Lage hier in den besetzten Gebieten. Die Behörden haben ein sofortiges Ausgehverbot in den besetzten Gebieten verhängt. Und sie haben Kontrollen eingerichtet an den Zufahrten von den besetzten Gebieten nach Israel selbst, besonders nach Jerusalem. Ich schaue hier rüber in den arabischen Vorort Shafat. Es sieht dort sehr ruhig aus und soweit ich gehört habe, hier aus der Nachbarschaft und auch aus offiziellen Kreisen, es ist ruhig in den besetzten Gebieten, es ist bisher dort nichts passiert. Herr Philipp, an dieser Stelle eine letzte Frage. Militärisch bedeutet dies ja wohl auch den Versuch der Amerikaner, ich glaube, dass diese Interpretation ist zulässig, Israel aus diesem Krieg herauszuhalten, indem bewusst die westlichen Stellungen des Irak bombardiert wurden, damit kein Angriff auf Israel auf diese Weise möglich ist. Und das Israel auch nicht. Und das hatten die Amerikaner den Israelis eigentlich versprochen gehabt. Sie hatten gesagt, mischt euch nicht ein, reagiert nicht, selbst wenn ihr angegriffen werdet, wir werden euch schützen. Und das hatte ja einige Missstimmungen ausgelöst in Israel. Die Israelis sind nicht gewohnt, dass andere sich um ihren Schutz kümmern. Sie haben damit schlechte Erfahrungen gemacht und sie hatten den Amerikanern gesagt, wir sind die Einzigen, die für unsere Sicherheit zuständig sind. Deswegen war lange spekuliert worden, ob die Israelis nicht vielleicht einen Präventivschlag durchführen würden. Aber jetzt scheint sich das alles herausgestellt zu haben. Zum ersten Mal hat wirklich jemand für Israel eine militärische Aktion, und ich rede jetzt nur über die Angriffe in den Gebieten H2 und H3 im Westirak, durchgeführt. Und ich glaube, Israel hat im Augenblick jeden Grund, zufrieden zu sein. Ich wollte auch sagen, bei allem Schlimmen, was wir in diesen Stunden berichten müssen, das ist, glaube ich, eine positive Entwicklung, die man herausstreichen muss, dass Israel in diesem Krieg bisher nicht involviert ist. Das war Peter Philipp aus Jerusalem zum aktuellen Stand. Es wird 3.29 Uhr, eine Minute vor halb vier. Meine Damen und Herren, wir bemühen uns, Sie sowohl über Einzelheiten des begonnenen Angriffs unter dem Namen Wüstensturm zu informieren, als auch von Zeit zu Zeit Überblicke zu geben, sowohl über das, was sich politisch ja immer noch ereignet. Denn auch wenn die Waffen sprechen, so schweigen keineswegs die Politiker. Wir haben ja eben live uns in die Rede des amerikanischen Präsidenten George Bush einblenden können. An dieser Stelle ist der Kollege Rolf Clement, unser Sicherheitsfachmann und Militärexperte, zu uns ins Studio gekommen. Herr Clement, Sie sollten einfach einmal zusammenfassen, was man an Informationen jetzt zusammentragen kann über diese militärische Operation. Also es ist wohl so, dass eine erste Welle, 2,5 Stunden Bombardement auf den Irak, nunmehr abgeschlossen ist. Darin beteiligt waren Flugzeuge der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und 150 saudische Kampfflugzeuge, also aus Saudi-Arabien. Sie haben landesweit bombardiert, also nicht nur in Bagdad, sondern auch in allen anderen Teilen des Landes. Und der Kollege Philipp hat es ja gerade auch berichtet, nach den Meldungen, die vorliegen, sind sämtliche Raketenstellungen zerstört, die Raketen auf Israel abschießen könnten. Alle Flugzeuge sind heil zurückgekommen, was darauf hindeutet, dass die irakische Luftabwehr es zumindest nicht geschafft hat, sie abzuschießen. Sie sind wohl beschossen worden, aber einer der Korrespondenten sagte, sie seien so schnell gewesen, dass es keine Chance gab, sie zu treffen. Es gab auch Angriffe von See. Da waren zunächst auch vor allem amerikanische Flugzeuge daran beteiligt. Nach dem, was man hört, soll es auch Flugzeugeinsätze von See gegeben haben. Darüber haben wir uns ja vor ungefähr einer Stunde unterhalten. Es ist wohl so, dass von See auch Flugzeuge gekommen sind. Und von See sind diese Cruise Missiles, diese Marschflugkörper gekommen, die vor allen Dingen Ziele in Kuwait beschossen haben. Man sagt im amerikanischen Fernsehen und die amerikanischen Quellen, die dort zitiert werden, die Aktion sei eigentlich sogar erfolgreicher verlaufen, als man es erwartet hätte. Man hat die Ziele nicht nur erreicht, sondern wesentlich mehr als die Ziele erreicht. Bodentruppen sind nicht zum Einsatz gekommen. Bis jetzt ist es ein reiner Luftkrieg. Das ist genau das, was wir ja auch vorher gesagt haben und vorher erwartet haben. Vielleicht zwei Bemerkungen zum Politischen. Kollege Philipp sagte schon, Israel war vorab informiert. Man geht in Washington davon aus, dass über einen Kanal auch Moskau informiert wird. Vielleicht darf ich Sie an dieser Stelle einfach einmal unterbrechen, weil ich sehe, dass der amerikanische Verteidigungsminister Cheney in diesem Moment vor die Presse tritt. Wir sollten uns das einmal anhören, um dann gleich unseren Hörern berichten zu können. Vielleicht blenden wir uns einfach mal in die Rede von Cheney ein. Last Saturday by the Congress. Those conditions have been complied with and proper notice has been given as required. And the operation was not to take place if there had been any last-minute diplomatic breakthroughs. The operation underway tonight, taking place in the pre-dawn darkness of the Persian Gulf, involves allied air forces of four nations, the United States, the United Kingdom, Saudi Arabia, and Kuwait. As they undertake their missions, they do so after months of careful planning. Auf Anweisung des Präsidenten hat man sich sehr sorgfältig darauf konzentriert, militärische Ziele zu treffen, die amerikanischen Verluste zu minimieren und alles Mögliche zu tun, um die Verletzung von Zivilpersonen in Irak und Kuwait zu verhindern. In ganz Irak und Kuwait konzentrieren wir uns auf die Zerstörung der Offensivfähigkeit von Saddam Hussein. Die Fähigkeiten, die er eingesetzt hat, um Kuwait unter seine Kontrolle zu bringen, was ihn zu einer dauerhaften Bedrohung für den Nahen Osten macht. Das sind die gleichen Fähigkeiten, die die Amerikaner und die Alliierten im Golf jetzt bedrohen. Die Ziele bleiben die gleichen wie bisher, Kuwait frei zu bekommen und die UN-Resolutionen durchzusetzen. Die Kampagne richtet sich gegen die Offensivfähigkeit von Saddam Hussein. Es ist ein außerordentlich komplexes Vorgehen. Alle Streitkräfte des Militärs sind dafür erforderlich und hunderte von Flugzeugen. Es ist eine andauernde Operation. Demzufolge müssen wir die Informationen nach Art und Menge dosieren, die wir geben. Natürlich ist das etwas anderes als das, was in Panama im Dezember 1981 als die größte Teiloperation schon am ersten Tag zu Ende ging. Uns ist sehr wohl bewusst, dass wir die Verpflichtung haben, die Amerikaner auf dem Laufenden zu halten. Sie müssen aber gleichzeitig auch verstehen, dass wir nicht über zukünftige Operationen sprechen können, ohne dabei die Sicherheit derjenigen zu gefährden, die die Operation durchführen sollen. Ich glaube, dass ich heute Abend für alle im Pentagon spreche, wenn ich sage, dass wir die Hoffnung hatten, diese Frage friedlich regeln zu können. Dies war eine quälende Entscheidung für den Präsidenten und den Kongress der Vereinigten Staaten. Wir sind jetzt an den Punkt gelangt, wo wir unsere Streitkräfte in den Kampf geschickt haben, sehr zögernd und nach gründlicher Betrachtung der Lage. Aber niemand sollte unsere Entschlossenheit unterschätzen, unsere Mission, unseren Auftrag durchzuführen, unser Ziel zu erreichen. Ich habe großes Vertrauen zum Professionalismus und dem Engagement der Männer und Frauen in unseren Streitkräften. Sie gehören zu den allerbesten Marine Angehörigen, Bodentruppen und Lufttruppen, die wir je gehabt haben. Ich darf allen versichern, dass wir unser Bestes tun werden, um die Anweisung des Präsidenten so schnell wie möglich und effizient wie möglich durchzuführen, zu den niedrigsten möglichen Kosten. Wir würden jetzt gerne einige Fragen beantworten. Können Sie den Widerstand von irakischer Seite beschreiben, wenn es solchen Widerstand gab? Oder glauben Sie, dass Sie die Luftüberlegenheit bereits erreicht haben? Die Operation ist nur 2,5 Stunden alt, sodass ich zur zweiten Phase noch nicht viel sagen kann. Aber Widerstand hat es gegen diese Luftangriffe noch nicht gegeben. Wie steht es um die Verluste bislang? Zum entsprechenden Zeitpunkt werden wir Informationen über Verluste veröffentlichen. Im Augenblick können wir keine genauen Angaben machen. Wir wollen das nicht. Wir können nur sagen, dass der Erfolg der Operation der Berichtsfolge eingetreten ist und die Operation scheint sehr gut verlaufen zu sein. Können Sie etwas sagen zu den Scud-Raketen, die angeblich abgeschossen worden sind von Irak? Es gibt eine Reihe von Berichten über solche Scud-Raketen, aber soweit ich weiß, sind das falsche Berichte. General Powell, können Sie etwas sagen über die Zahlen und Flugzeugtypen, die beteiligt waren? Das kann ich derzeit nicht, weil die Operation immer noch andauert, aber die Luftstreitkräfte waren beteiligt, die Minister Cheney erwähnt hat. Sicherlich einige hundert. Sind auch Marschflugkörper eingesetzt worden? Darauf möchte ich nicht konkret antworten. Haben wir Anlagen bombardiert, wo Saddam Hussein sich möglicherweise aufhält? Wir haben darauf nicht abgezielt. Das Ziel des Bombardements hat darin bestanden, die Kommandostruktur und Steuerungsanlagen zu zerstören, Verteidigungsanlagen zu zerstören, die für uns ein Risiko darstellen können. Die Reaktion von Seiten der irakischen Streitkräfte war bislang begrenzt, so kann man es vielleicht am besten sagen. Aber ich darf noch mal betonen, wie General Powell eben schon gesagt hat, wir stehen noch ganz am Anfang dieser Operation. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird sie lange andauern. Mir ist klar, dass Sie alle legitime Fragen dazu stellen wollen. Aber es gibt natürlich Dinge, die wir noch nicht wissen, weil die Operation noch läuft, weil die Piloten jetzt erst zurückkehren. Viele Arbeiten müssen erst noch durchgeführt werden, um den Erfolg dieser ersten Anstrengungen zu bewerten. Könnten Sie uns bitte sagen, ob es Hinweise darauf gegeben hat, irgendeiner Art, dass die irakischen Truppen, die 540.000 Truppen in Kuwait abgeschnitten worden sind, von dem Hauptquartier in Bagdad? Ich möchte dazu im Augenblick keine Vermutung anstellen. Bitte sehr. Der Präsident hat gesagt, dies sei ein Luftangriff gewesen. Wann werden die Bodentruppen in Gang gesetzt? Im Augenblick geht es nur um Luftangriffe und ich möchte nicht spekulieren darüber, wann zusätzliche Streitkräfte eingesetzt werden. Wir haben uns jetzt verteidigt gegen eine nackte Aggression. I'm confident that we can deal with the terrorist threat. Wie steht es um die terroristischen Bedrohungen? Ich bin voller Zuversicht, dass wir mit dieser Bedrohung fertig werden. Wie steht es um die Panzer und die Artillerie? Ich möchte keine konkreten Ziele ansprechen. In dem Maße, wie die Informationen einlaufen, werden wir sie Ihnen zur Verfügung stellen im Rückblick. Aber über konkrete Ziele, die getroffen worden sind oder nicht, möchte ich nichts sagen. Es ist auch zu früh, jetzt dazu etwas zu sagen. Wenn Saddam Hussein morgen sagt, ich gebe auf, es tut mir leid, ich ziehe mich aus Kuwait zurück. Werden Sie dann weitermachen? Ich werde das tun, was der Präsident der Vereinigten Staaten uns zu tun anweist. Was hat Sie dazu gebracht, zu beschließen, jetzt anzugreifen, heute Abend? Ich glaube, mehrere Faktoren haben da eine Rolle gespielt. Der Präsident hat die Grundsatzentscheidung dazu gefällt, die Truppen einzusetzen. Unter anderem hat dies zu tun mit dem Ablauf des Ultimatums, die am 30. November von der UNO verabschiedet worden ist, nämlich die notwendigen Schritte einzusetzen, um Saddam aus Kuwait zu vertreiben. Das war auch zum Teil ein Ergebnis der Beratung mit unseren Verbündeten, fußte aber auch auf den Ratschlägen unserer obersten Militärbefehlshaber, um den günstigsten Zeitpunkt auszuwählen für diese Operation. Ich darf jedoch betonen, dass das Verfahren, das wir angewandt haben, darin bestanden hat, zu planen für die Ausführung dieser Operation nach Ablauf des UNO-Ultimatums. Aber die eigentliche Befugnis dazu habe ich erst gestern Nachmittag vom Präsidenten bekommen. Da haben wir dann die Ausführungsanweisung unterzeichnet. Sie haben von mehreren Faktoren gesprochen. Können Sie mehr dazu sagen? Ich glaube, ich lasse es dabei. Gab es eine kleine Reaktion von Seiten der Irakis? Ich zögere doch, die Reaktion noch weiter zu charakterisieren. Wir haben noch keine Berichte von unseren Piloten. Einige sind immer noch in der Luft. Und ich glaube, es wäre unangebracht, jetzt den Eindruck zu vermitteln, dass wir das alles schon ganz klar wüssten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass General Powell was dazu sagen möchte. Lassen Sie mir noch sagen, dass die erste Reaktion von den Irakis die ist, dass meines Erachtens ein hohes Maß an taktischer Überraschung enthalten ist von unserer Seite. Der Präsident hat erwähnt, dass eines der Ziele darin bestanden habe, die chemischen und atomaren Anlagen zu zerstören. Können Sie dazu etwas sagen? Ich darf sagen, dass wir diese Ziele in der Tat angesteuert haben. Ich habe noch keine Informationen darüber, wie effektiv diese Bemühungen waren. Können Sie etwas sagen über die Verluste in Bagdad? Haben Sie einen Eindruck davon, ob es zu großen Verlusten gekommen ist in Bagdad? Es ist ja stark bombardiert worden. Die besten Berichte darüber habe ich auf CNN gesehen. Auf der Grundlage der Berichte, die da angingen von der Mannschaft von CNN in Bagdad, scheint es so zu sein, dass die Operation erfolgreich war, darin mit hohem Genauigkeitsgrad die Ziele zu treffen. Nach CNN berichten. Es gab Berichte über Raketenstarts, aber sie sind alle nicht bestätigt worden. Ein Wort zu den Scouts im West-Irak an der Grenze. Das waren doch sicher hochrangige Ziele. Ja, das sind hochrangige Ziele. Ich bin nicht bereit, etwas darüber zu sagen, was wir gemacht haben. Zum Ende dieser Phase der Operation, wenn Sie ein etwas klareres Bild haben, kommen Sie dann noch einmal hierher oder kommt aus Ihrem Stab jemand hierher? Wir wollen so offen wie möglich Ihnen gegenüber sein, aber gleichzeitig müssen wir natürlich die Sicherheit unserer Operation bewahren. Saddam Hussein hat die Möglichkeit behalten zu erfahren, was mit seinen Stadttreffen passiert und gleichzeitig ihn auch die Nachricht zukommen zu lassen, dass er aus Kuwait abziehen möchte. Ich habe derzeit keine Informationen über die Gesamteffektivität der Operation. Ich spreche jetzt davon, dass die vorläufigen Berichte sehr positiv sind, wie gesagt. Wir sind aber noch ganz am Anfang. Und demzufolge haben wir noch keine Detailinformationen, die wir Ihnen hier darlegen könnten, darüber, welches die Auswirkungen des Bombardements war, insbesondere im Hinblick auf strategische Zielkategorien. Entschuldigung? Like Saddam Hussein still alive to surrender if there is such a decision? Wenn eine solche Entscheidung gefällt wird, gibt es ein Militärkommandeur, der an Saddams Stelle eine Nachricht übermitteln könnte? Wir haben Herrn Saddam Hussein nicht direkt als Ziel angesprochen. Wie lange wird diese Phase der Operation andauern? Das heißt, die Luftangriffe. Den ganzen Tag heute oder bis morgen? Oder können Sie etwas sagen dazu? Die Luftangriffe werden fortgeführt, bis die gesamte Kampagne zu Ende geführt ist. Wir brauchen weitere Bewertungen, um Ihre Fragen zu beantworten. Ich habe noch keine Bewertung der Schäden durch das Bombardement. Wie massiv war denn diese Operation bislang, die erste Welle? 500 Flüge? Ich glaube, morgen können wir Ihnen darüber mehr sagen. So früh in der Operation ist es sehr schwer, Zahlen anzugeben. Ich muss erst mit General Schwarzkopf sprechen. Wenn Sie sagen, Hunderte von Angriffen, alle.